Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich möchte sehr gerne heute Nacht mit Leuten sprechen, die in einer schwierigen Situation sind. Vielleicht sogar in einer ausweglosen Situation, aber dennoch sagen, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich schaffe das schon. Irgendwie wird sich etwas fügen und es wird wieder besser werden. Also, das sind im Prinzip ja Leute, die Kämpfernaturen sind und mit solchen würde ich sehr gerne heute Nacht sprechen. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und genau diesen Satz sagt auch Anneliese, die ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Anneliese. Du sagst das, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, das frag ich. Ja, was ist los bei dir in deinem Leben? Ja, also ich bin überfallen worden an meinem Arbeitsplatz. Was ist dein Arbeitsplatz? Eine Bank. Eine Bank? Mhm. Ein Banküberfall? Ganz genau. Wann war das? Ja, so, ich würde sagen, so circa 2,5 bis 3 Monate ist das her. Ja? Erzähl mir, was genau passiert ist. Ja, es kam eben halt ein maskierter Mensch rein, beziehungsweise, Im Kassenraum? In den Kassenraum, in die Bank. Und ja. Ich war nicht, einerseits war ich drauf vorbereitet, weil das eben halt in der Geschäftsstelle häufiger vorgekommen ist. Ach so, aber du hattest das noch nicht erlebt. Aber ich habe das so, ich habe es also davor auch schon mal erlebt, allerdings nicht so, dass ich jetzt persönlich bedroht worden bin. Also da kommt ein Mann rein, der ist maskiert. Ja. Und hat eine Waffe in der Hand. Ganz genau. Wie viele Leute waren noch in dem Raum? Wie viele Kunden waren im Raum? Eine ganze Menge. Unnatürlich. Die Tageszeit war für mich unnatürlich, da hätte ich es nicht erwartet. Wann war die Tageszeit denn? In der Mittagszeit. Ja, also viele Kunden im Raum. Es waren relativ viele Kunden da und... Und viele Angestellte wahrscheinlich auch. Und viele Angestellte, ganz genau. Und du hast an der Kasse gearbeitet direkt? Ja. Mhm. Dieser Mann kam direkt auf dich zu? Ja. Erzähl, wie es weiterging. Ja, der wollte dann eben halt das Geld haben und ich war sehr nervös, er war sehr nervös. Was hat er gesagt? Kann ich so genau nicht sagen, weil ich vermute, dass er Geld hergesagt hat. Ja. Und aber so maskiert, wie der eben halt gewesen ist und mit der Waffe in der Hand, brauchte der im Prinzip, hätte der gar nichts sagen brauchen. Verstehe. Hat er die Waffe so direkt dir ins Gesicht gehalten? Ja, ganz genau. Das ist natürlich ein Horrormoment, ne? Ein Schockmoment. Ja. Hast du das Geld dann zusammengesammelt, was du da hattest? Ja, ich hatte noch Schwierigkeiten, mein Bankfach aufzukriegen. Dein was aufzukriegen? Mein Bankfach aufzukriegen, da wo ich bin aus der Pause gekommen und hätte mich also noch anmelden müssen und hätte eben mal das Fach noch aufschließen müssen. Das habe ich alles nur sehr langsam in meinen Augen hingekriegt, was den Täter natürlich noch nervöser gemacht hat. Der ist dann in der Zwischenzeit zur anderen Klasse hingesprungen und hat dann da erstmal Geld abnehmen wollen und ist dann wieder zurück zu meiner Kasse und immer wieder die Waffe rauf, Waffe runter. Ja. Zum Teil habe ich das Gefühl gehabt, der wusste selber nicht, was er damit machen sollte. Wohin oder wo rein solltest du das Geld denn tun? Ich durfte das Geld nicht einpacken, der wollte das Geld selber einpacken. Achso, du solltest es auf die Theke legen quasi? Mhm, ganz genau. Hast du es dann auf die Theke gelegt? Ja, klar. Wie viel Geld hast du ungefähr auf die Theke gelegt? Weiß ich gar nicht mehr. Aber im Nachhinein ist das doch rekonstruiert worden. Im Grunde genommen waren es, aber ist eine sehr geringe Summe gewesen. Ein paar tausend Euro? Ja, ganz genau. Also keine Riesensumme, keine 100.000 Euro? Nein, auf gar keinen Fall. Und dann? Erzähl keine halt. Summe, für die es sich lohnt, sein Leben zu riskieren. Natürlich nicht. Es gibt keine Summe, für die man das Leben riskieren sollte. Wie ging es weiter? Ja, dann ist er nochmal zur anderen Seite gesprungen, zur anderen Kasse und hat dann da auch alles eingesammelt. Hm. Und ist dann irgendwann rausgelaufen und irgendwann haben wir dann zugemacht und Hatte der eine Plastiktüte, in die er das Geld reingetan hat? Oder? Der hatte eine Tasche, in die er das reingepackt hat, ja. Rausgelaufen. So. Die anderen Kunden, die in der Sparkasse waren, blieben die stehen oder mussten die sich hinlegen oder was? Wie ging das? Die blieben stehen. Also es war jetzt nicht, dass er die dann auch, ich weiß gar nicht, könnte ich gar nicht mehr sagen, ob er die auch bedroht hat oder nicht. Ich denke mir schon, dass er mit der Waffe auch darauf gezielt hat. Weiß ich aber nicht. Kann ich nicht behaupten. Wahrscheinlich alle geschockt gewesen und sind starr stehen geblieben. Ich würde es mal so behaupten, ja. Ist denn irgendjemand von den Angestellten, von deinen Kollegen, es gelungen, vielleicht die Alarmglocke zu betätigen, den Schalter? Habe ich so genau gar nicht mitbekommen. Ich bin noch nie wieder danach in der Geschäftsstelle gewesen und habe auch danach im Prinzip nicht gefragt. Erzähl das doch noch zu Ende. Der Mann ist dann abgehauen, der war weg. Der ist weg, und ja. Was ist dann weiter da und mit dir geschehen? Ja, dann ist der übliche Ablauf gewesen. Wir haben abgeschlossen, ich weiß nicht, irgendwann ist dann auch die Polizei gekommen. Die Sache ist aufgenommen worden. Und ja, danach fährt man dann nur, da wird man nach Hause gefahren. Achso, dann hast du dann frei bekommen und, ja. Wahrscheinlich ist die Kasse gar nicht an dem Tag mehr geöffnet worden. Nein. Jetzt hast du mir gesagt, das ist ungefähr 2 Monate her. Ja. Und du warst seitdem nicht mehr auf deiner Arbeitsstelle. Nein. Warum? Schaffe ich nicht, da reinzugehen. In diese Geschäftsstelle auf gar keinen Fall. Ja. Ich war seitdem einmal in einer anderen Geschäftsstelle, da wo ich vorher gearbeitet habe. Habe da aber auch dann eben ganz schnell versucht, die Kassenhalle wieder zu verlassen. Bin in den Aufenthaltsraum gegangen, habe da mit anderen Kollegen gesprochen und war nur relativ kurz in der Kassenhalle und war noch einmal hier da, wo ich wohne, in einer anderen Bank und war aber auch jedes Mal relativ fertig, wenn ich da rausgekommen bin. Macht dein Arbeitgeber das mit, dass du jetzt so lange ausfällst? Im Moment, Wirst du weiter bezahlt? Im Moment, Bist du krankgeschrieben, oder? Ich bin krankgeschrieben und das läuft alles einen ganz normalen Gang, als wenn man auch mit einer anderen Krankheit krankgeschrieben ist. Gibt es denn von Seiten der Bank oder Sparkasse, was immer das ist, gibt es da keine Psychologen, die dir zur Seite gestellt werden oder die euch zur Seite gestellt werden, wenn so etwas passiert? Es gibt da Soforthelfer, die auch vor Ort gewesen sind, die uns da also auch dann sofort betreut haben. Und wir haben da also auch Notfallnummern bekommen. Es ist auf dem Freitag passiert und wir haben also auch Notfallnummern fürs Wochenende bekommen. Ja. Und aber das hat offensichtlich nicht viel genutzt bei dir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Wochenende habe ich diese Notfallnummer nicht in Anspruch genommen, weil ich einfach geglaubt habe, das reicht mir, wenn ich in meinem Umfeld darüber spreche und wenn ich einen gewissen Abstand dazu bekomme. Aber diesen gewissen Abstand habe ich selbst nach dieser langen Zeit im Prinzip noch nicht wirklich bekommen. Redest du denn mit deinem Umfeld, deinen Freunden, bist du in einer Partnerschaft? Ja. Ja, redest du mit deinem Freund darüber? Ja. Hast du den Eindruck, dass das jetzt in der letzten Zeit vielleicht sogar noch schlimmer geworden ist als denn besser? Es ist nicht schlimmer geworden, aber es ist auch noch nicht so viel besser geworden, dass ich jetzt im Moment sagen würde, dass ich jemals diesen Kundenkontakt noch gut aushalten kann. Verstehe. Also da ist ein Schock geschehen, was Traumatisches passiert. Und letztendlich leidest du heute noch unter dem Schock. Das war ja akute Lebensangst, in der man da steckte in der Zeit. Ja. Das ist so. Das ist so. Und du sagst, du hattest Ähnliches früher schon mal erlebt, aber nicht so dramatisch. Ja, ich habe also schon mal einen Banküberfall mitbekommen. Da war ich aber nicht in der Kasse selber und brauchte das Geld nicht rausgeben. Ah, du warst dann nicht hab so das Ganze vom Schalter aus. Ah, verstehe. Das heißt, du warst nicht so direkt konfrontiert mit dem Täter. Ganz genau. Verstehe. Mir ist also noch nie eine Waffe so direkt vorgehalten worden. Hast du irgendetwas gehört, ob der Täter gefangen wurde? Der von damals? Von dem Fall, von dem du gerade erzählt hast. Nein, habe ich noch nicht gehört. Gar nichts. Was machst du denn zurzeit? Du bist krankgeschrieben. Bist du irgendwie bei einem Arzt oder einem Psychiater? Ich bin in psychologischer Behandlung, ja. Bringt's was? Weiß ich noch nicht. Nur heißt ja unsere Sendung heute, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Du gibst die Hoffnung nicht auf, irgendwann wieder in deinen Job gehen zu können. Richtig. Aber bei dem Psychologen, bei dem du jetzt bist, wie lange bist du bei dem? Ja, seit 2,5 Monaten ungefähr. Ach so, seit letztendlich von Anfang an? Ja. Also würde ich es als Laie mal so sagen, müsste schon ein bisschen was passiert sein. Oder? Ja, ganz kleine Schritte sind auch passiert. Hast du ein gutes Gefühl zu dem Mann? Bin ich so zwiegespalten, weil ich nicht weiß, da mir diese Anschrift vom Arbeitgeber gegeben worden ist, ist natürlich auch so ein bisschen. Ach so, die Verpflichtung, dass du. So der Hintergrund, dass ich nicht weiß, wie stark das alles zum Arbeitgeber zurückgeht. Verstehe. Das sind keine guten Voraussetzungen für eine gute seelische Behandlung, glaube ich. Ich kann das sehr gut verstehen und nachvollziehen, was du gesagt hast. Und viele sicher auch, die zuschauen und zuhören, dass man da irgendwie Schock erlebt hat. Es gibt sicher Menschen, die das wegpacken und die sagen, okay, nichts passiert, schwamm drüber. Aber es gibt Menschen, die können das nicht. Verfolgt dich das auch so in die Nächte? Träumst du davon? Träumen nicht, aber wenn es dunkel wird, dann sehe ich ihn häufiger auf mich zukommen. Mhm. Also eigentlich so, dass ich im Großen und Ganzen richtig müde sein muss, damit ich schlafen kann. Ja, ja. Und so tagsüber gelingt dir so ein normaler Alltag oder beschäftigt dich das sogar beim Haushalt oder was immer man so macht am Tag? Mittlerweile kann ich das tagsüber ganz gut wegschieben. Mhm. Also, Anneliese, ich kann es verstehen. Ich finde auch, dass da die Hoffnung sehr berechtigt ist, dass du da rauskommst. Das kann man schaffen. Aber ich habe das Gefühl, dass du in bessere psychologische Hände gehörst. Das sage ich jetzt mal so mit meiner Laienerfahrung. Mhm. Es gibt ja spezielle Traumatherapeuten. Es gibt auch Traumaambulanzen in verschiedenen großen Städten an den Universitätskliniken. Ich würde dich gerne von meiner Psychologin beraten lassen, was du vielleicht zusätzlich zu dem jetzigen Psychologen oder vielleicht alternativ zu dem auch tun könntest, damit du wieder auf die Füße kommst. Das wäre schön. Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Anja angerufen. Das ist meine Psychologin heute Nacht. Mhm. Und wünsche dir alles Gute, damit du wieder irgendwann ganz entspannt und angstlos deinem Job nachgehen kannst. Okay, danke schön. Alles Liebe. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer für unser Thema heute Nacht. Das Thema heißt, ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich frage euch, wer von euch sagt das? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht seid ihr sehr krank, vielleicht seid ihr verschuldet, vielleicht seid ihr ja auch in einer komplizierten Liebesgeschichte und alle Leute sagen, hat keinen Sinn, aber ihr sagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wenn ihr so einen Satz sagt über eure derzeitige Situation und gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder mailt uns domian@wdr.de. Ich freue mich sehr, begrüßen zu können. Waltraud, die ist 74. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Waltraud. Ja. Was ist bei dir los, dass du sagst, ich gebe die Hoffnung nicht auf? Naja, mein Enkel hat vor 14 Tagen einen Verkehrsunfall gehabt. Wie alt ist dein Enkel? 9. 9? Ja. Was ist das? Erzähl erst mal. Was? Ja, erzähl mal. Naja, und mit dem Fahrrad, der ist vom Fahrrad überfahren worden. Mhm. Und die Verletzungen sind so schlimm, dass er denn am Gehirn operiert werden musste. Mhm. Da haben sie dann die Schädeldecke abgenommen. Mhm. Er hatte Gehirnbluten. Haben sie denn auch einen Knochen rausgenommen, weil ja das Gehirn nach der Operation ansteht und damit den Platz hat. Mhm. Naja, das er war wohl stabil, aber zu Anfangs hat man zu meinem Sohn gesagt, er müsste mit allem rechnen. Er ist zu spät im Krankenhaus gekommen. Mhm. Es hat gedauert, bis der Krankenwagen hat eine halbe Stunde gedauert. Achso, der Kleine ist zu spät ins Krankenhaus gekommen. Ja. Mhm. Und dann sind sie nach Buch gefahren, das hat auch noch 40 Minuten gedauert. Aber die Ärzte haben ihr Möglichstes getan. Wie ist denn dieser Unfall eigentlich passiert, genau? Also der Arzt hat zu meinem Sohn gesagt, die Frau muss mit einem Karacho, so einen Unfall hat er mit dem Fahrrad noch nicht erlebt. Und die muss vielleicht sehr schnell gefahren sein und ich weiß jetzt nicht, das ist irgendwie, ist es vielleicht Zufall oder Der muss auf die Steine geflogen sein. Also das Auto hat den Kleinen erfasst? Nee, Fahrrad. Ja, also ihn auf dem Fahrrad erfasst? Ja. Und hat ihn weggeschleudert? Ja, er ist ja gelaufen, der Junge. Ja, er ist gar nicht Fahrrad gefahren. Nein, da ist eine Frau angekommen und hat ihn mitgenommen. Und der muss so unglücklich gefallen sein. Mein Sohn sagte mir gestern, da war bloß eine kleine Stelle am Kopf mit Blut, aber er hat dann Gehirnblutung gehabt. Das will ich nochmal fragen. Ich habe es noch nicht verstanden. Dein Enkel, ist der Fahrrad gefahren? Nein. Das Auto hat ihn angefahren? Nein, ein Fahrrad. Ach, ein Fahrrad hat ihn angefahren. Ja, verstehe ich das. Eine Frau mit dem Fahrrad. Ach so, und die ist so schnell gefahren mit dem Fahrrad? Ja, der Arzt hat gesagt, die muss so schnell gefahren sein. Er hat noch nie erlebt, dass so ein Fahrradunfall so ausfallen kann. So schlimme Folgen haben kann. Ja. Wie geht es denn derzeit deinem Enkel? Das ist jetzt schlecht. Das war immer besser und dann war es wieder niedrig. Er war stabil. Und ich war gestern das erste Mal da, weil ich konnte das nicht sehen. Mhm. Ich konnte nicht. Und er hat im künstlichen Koma gelegen und ist auch künstlich hier beatmet worden. Mhm. Dann haben sie den Schlauch rausgenommen, weil er einen zu kleinen Mund hat. Mhm. Dann haben sie einen Luftröhrenschnitt gemacht. Mhm. Und wie gesagt, ich war gestern das erste Mal da. Mhm. Und da sah er sehr friedlich aus. Er hatte einen Kopfverband, was er wohl vorher nicht hatte. Aber er ist nach wie vor im Koma. Ja, aber jetzt hat man festgestellt, seit vorgestern, dass Gehirn tot ist. Mhm. Ja, wir haben wohl heute nochmal die Untersuchung gemacht, weil das ja von mehreren Ärzten bestätigt werden muss. Ina kann sich ja irren, aber man hat wohl heute festgestellt, dass das Gehirn tot ist. Er atmet aber wohl immer noch. Ich hoffe ja, aber andererseits sagt man mir, so weit gibt's nicht. Wenn Gehirn tot ist, ist Gehirn tot. Das haben jetzt mehrere Ärzte festgestellt. Ja, seit heute. Ich hatte mit meiner Enkeltochter telefoniert, die war auch wieder da. Ich und du, die Angst, mein Sohn, der ist wohl auch wieder ein bisschen zusammengebrochen. Mhm. Meine Schwiegertochter sowieso, die leben im Krankenhaus da, schon seit 14 Tagen. Ja. Aber wenn die nach Hause kommen und das Kinderzimmer, ja, also meine Schwiegertochter ist überhaupt nicht ansprechbar. Das verstehe ich. Man kann mit ihr überhaupt nicht reden. Mein Sohn gibt sich Mühe, aber er kommt an ihr nicht ran. Sag mal dem kleinen Kerl, er soll ruhig sein. Bitte? Sag mal dem kleinen Kerl da in der Wohnung, er soll ruhig sein. Das ist dein Hund, ja. Ne? Ach so, Bonnie, komm mal hierher. Ja, Bonnie macht Radau. Ja. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr traurige Geschichte. Ja, aber ich weiß nicht, was ich für Hoffnung haben soll. Habe ich die oder kann ich keine brauchen? Was mache ich denn? Ich habe mir so zusammengenommen gestern, wie ich hingefahren bin bei meinem Sohn. Ich denke, du musst stark sein, du musst ihn trösten. Aber das war letzten Endes so, dass er mich trösten musste. Und das ist so furchtbar, wenn man als Mutter kann nicht helfen. Oder als Oma nicht helfen kann. Ja. Weißt du denn, was die Ärzte gesagt haben, wie es jetzt weitergehen soll? Ich habe dann heute, wie gesagt, ich mit meiner Enkeltochter, na, die konnte mir denn auch nicht, aber dann hat mich jemand angerufen, hier der Bruder von meiner Schwiegertochter. Na, der sagte dann auch, also er hat nur gehört, dass es wohl vorerst mal so bleibt. Und ich weiß von meinem Sohn, der hat mir gestern gesagt, solange das Herz noch schlägt oder ob es nur durch die Apparate, die da sind, angeschlossen ist. Also mein Sohn möchte nicht, dass er rehabilitiert wird oder wie das heißt. Ja. Denn das, und die Ärzte haben wohl gesagt, das würde sowieso nicht bringen. Das dauert vielleicht 1-2 Minuten oder ganz kurze Zeit, weil ja das Gehirn nicht mehr mitarbeitet. Also, dass er reanimiert wird. Dass er Ja. Und mein Sohn hat es, und ich habe dann im Hinterkopf, habe ich auch immer gedacht, dass irgendwas zurückbleibt. Damit muss man ja rechnen. Damit muss man rechnen. Aber jetzt ist ein wahrscheinlich ein viel schlimmerer Fall eingetreten. Ja. Mein Sohn hat zu mir gestern noch gesagt, dass der Mutter, wenn das Herz aufhört zu schlagen, er lässt es nicht machen, dass er daran arbeiten. Für ihn würde es besser sein oder er würde dann lieber gehen lassen. Ja. Was natürlich alles unfassbar traurig und schlimm ist. Ja. Und er sagte mir, ich sage, wäre denn was, ich wusste nicht, ich habe den gestern gefragt, ich sage, wäre denn was zurückgeblieben? Da sagt er ja. Nicht? Und. Das heißt, jetzt die nächsten Tage lässt man die Situation so, wie sie ist. Der ist ja vermutlich an ein Beatmungsgerät angeschlossen und wird künstlich ernährt. Aber es kann auch sein, dass er dann bald von uns geht. Es kann auch sein. Ja. Aber dennoch ist natürlich bei dir, man hofft ja bis zur letzten Sekunde, dass vielleicht doch irgendwie ein kleines Wunder noch geschieht. Ich möchte aber auch nicht, dass er sich quält, wa? Wer möchte das schon? Und das wäre ja auch für alle, denn im Grunde genommen das Beste. Der Kleine ist 9 Jahre, das muss man nochmal sich vorstellen. Ja. Und weil die Frau, er war so ein großer Fußballer. Nur weil die Frau zu schnell Fahrrad gefahren ist. Er hat den kleinen Kerl angefahren. Der hat Pokale gehabt schon. Ich habe immer zu ihm gesagt, ich sage, Moritz, du machst Oma noch prominent. Der Name kommt noch in den Zeitungen. Der war so auf seinen Fußball. Mein Sohn hat das alles unterstützt. Der hat alles in der Beziehung gekriegt. Als du ihn jetzt gesehen hast, da hatte er friedlich ausgesehen, sagst du. Ja. Er hatte, wie gesagt, auch den Kopf verbannt und Er hat wie schlafend ausgesehen. Ja. Also nicht wie schwer leidend. Nein. Die Augen waren zu und er war so schöne rosa an den Backen. Ich habe ihn noch gestreichelt. Er hat es nicht gerne gehabt, wenn man ihm ein Küsschen gegeben hat. Habe ich ihm noch gesagt, aber das Bett war mir zu hoch. Ich bin nicht rangekommen, sonst hätte ich nichts gemacht. Das ist scheiße alles. Man liest und hört so viel in der Zeitung und im Fernsehen. Ja, und wenn es einen dann selbst trifft, dann... Ja, wenn es einem selber betrifft, ist es... Ich habe nun Angst, denn, dass die Familie dann nicht auseinanderfällt, wa? Wie viele Enkelkinder hast du denn noch? Also meine große Enkeltochter, die wird jetzt 18 im August. 18, also er war so Nachzügler, der Kleine. Ja, so ein bisschen. Die wollten das damals. Der hat noch 4020 Gramm gewogen. Also mich und war alles in Ordnung gewesen. Also Waltraud, man muss natürlich jetzt mit dem Schlimmsten rechnen, aber das tust du ja auch schon, so wie du es mir gerade geschildert hast. Dennoch finde ich es auch ganz menschlich und verständlich, dass man bis zur letzten Minute auch noch hofft. Und das kann man dann auch. Ja. Man muss natürlich auch schon die Realitäten sehen, dass man dann nicht zu sehr geschockt ist, wenn es dann wirklich vorbei ist. Nee, also irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mich schon irgendwie so ein bisschen darauf eingestellt, wenn man mir sagt, mit dem Gehirntod, also. Aber dennoch darf man hoffen. Ja, finde ich auch. Man hofft denn doch, man hat ja schon so viele gehört. Ja, genau. Aber liebe Waltraud, ich hoffe nur, dass meine Kinder denn hinterher, denn die müssen alle Mann dann zum Psychologen. Ich hoffe, dass das dann richtig laufen tut, sonst läuft die Ehe auch noch auseinander. Die können das meistens hört man denn, dass sie ihr Haus verkaufen müssen und alles. Das wollen wir jetzt mal nicht, da wollen wir gar nicht mal so schlecht drüber spekulieren. Ich hoffe, dass das dass du Sorge hast, ist verständlich, aber hoffen wir mal, dass das auf jeden Fall auch gut ist. Ja. Und hoffen wir mal alle, dass vielleicht doch noch ein kleines Wunder geschieht. Und ich bin kein Kirchengänger, aber ich habe sie ja gebetet. Ja. Der Vater unser ist mir so noch eingefallen. Ja, was tut man nicht alles. Waltraud, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, damit wir dich nicht so ganz alleine... Möchtest du nicht? Nee, ich bin ja nicht alleine hier. Ich bin ja verheiratet. Okay, dann stören wir dich auch weiter gar nicht. Von meiner Seite aus, von uns allen, die allerbesten Wünsche und Hoffnung. Ich danke dir, Domian. Alles Gute. Und mach weiter so. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir verbunden. Es hat mich auch gefreut, dich kennengelernt zu haben, Waltraud. Ja, alles Gute, danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt zu dem Thema, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Seid ihr vielleicht auch in einer Situation, die sehr ernst ist, sogar ausgesprochen ernst, aber ihr sagt, nein, vielleicht ist da so ein ganz kleines Fitzelchen Hoffnung und vielleicht schaffe ich es oder vielleicht kann es wieder gut werden. Dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer. Hier ist Moritz. Moritz ist 20. Hallo Moritz. Hallo. Erzähl, was bei dir los ist. Ja, also ich bin seit 2 Jahren querschnittsgelähmt. Seit 2 Jahren? Ja. Durch einen Unfall? Durch einen Unfall, ja. Was war das für ein Unfall? Ein Traktorunfall. Traktor? Ja. Beschreib mal. Ja, also ich war mit 5 Leuten unterwegs gewesen, abends. Und dann bin ich zu schnell in die Kurve gefahren. Also du hast den Traktor selbst gefahren? Ich bin den Traktor selbst gefahren und hab mich überschlagen und bin auf dem Dach liegen geblieben und es haben 4,5 Tonnen auf mir gelegen. Wie viele Leute waren dabei? 5. Also 5 auf einem Traktor? Also 4 andere und ich. Passen so viele auf den Traktor? Ja, offiziell nicht. Offiziell nicht, wollte ich gerade sagen. Nee, also wir haben uns gequetscht. Warst du besoffen? Was heißt besoffen? Nee, wir haben ein bisschen gefeiert gehabt. Das heißt, du hast schon Alkohol getrunken? Ja. Hattest du einen Führerschein? Nee. Auch das nicht? Auch das. Wie viele Leute waren verletzt? Nur ich. Nur du? Ja, nur ich. Und auf dir oder teilweise auf dir lag dieser schwere Traktor? Nee, komplett auf mir. Komplett auf dir? Also ich habe eine Klappmesserstellung unter dem Traktor gelegen. 4 Tonnen? 4,5 Tonnen, ja. Es hat, dass du überhaupt noch lebst? Ja, da danke ich Gott dafür. Es hat, kannst du dich daran erinnern oder warst du direkt bewusstlos? Ich war direkt bewusstlos und war im künstlichen Koma danach. Ich weiß nur aus Erzählungen, dass mir meine Freunde mich unter dem Traktor rausziehen wollten und dass es eine gute Stunde gedauert hat, bis ich dort drunter weg war. Aber da kamen dann hoffentlich Hilfskräfte, die das professionell gemacht haben. Ja, ja, die Feuerwehr kam, Notarzt, Krankenwagen, Polizei, alles kam. Wie lange lagst du dann im künstlichen Koma? Ich lag so 1,5 Tage im künstlichen Koma. Und welche Verletzungen hattest du? Querschnittsgelähmt. Das ist die Folge von... Das war die einzige, also ich habe mir den 12. Brustwirbel zertrümmert, das war die einzige Folge danach. Also es gab keine sonstigen inneren Verletzungen? Nee, Gott sei Dank nicht. Was ja auch ein Wunder ist. Ja, auf jeden Fall. Du hättest ja auch innere Organe geschädigt haben können, die Knochen hätten alle gebrochen sein können. Ja, und mich hat ein Professor damals operiert und der hat zu mir gesagt, so ein zertrümmerten Brustwirbel hat er in seinem Leben noch nicht gesehen gehabt. Also es hat sich alles, diese 4 Tonnen, auf diesen Brustwirbel letztendlich konzentriert. Ja. Und seitdem bist du querschnittsgelähmt? Seitdem bin ich querschnittsgelähmt. Das heißt, ab welcher Wirbel? Ab dem Bauchnabel. Ab Bauchnabel ungefähr. Ja. Mhm. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Du bist ein junger Kerl, 18 Jahre, hast alles so gemacht, was alle so machen in dem Alter. Genau. Und danach war das Leben radikal anders. Genau. Wie bist du in der ersten Zeit mit dieser Diagnose umgegangen? Mit diesem Schock? Ich war total verzweifelt. Also ich habe wirklich nur gedacht, warum bin ich nicht gestorben? Wer und wann hat man es dir gesagt? Das war der behandelnde Arzt von mir, der kam auf die Intensivstation und hat gesagt, bewegen Sie mal Ihre Beine und ich konnte meine Beine nicht bewegen. Schon kurz nachdem du aufgewacht warst? Ja, genau. Und da hat der gleich gesagt, das wird eine Querschnittslähmung bedeuten? Der hat zu mir gesagt, bewegen Sie mal Ihre Beine, konnten Sie bewegen, hat er gesagt, ja, ich gehe mal, komm morgen wieder. Und dann kam er am nächsten Tag wieder und hat gesagt, wir werden sie jetzt demnächst auf eine Sonderstation für Querschnittsgelähmte verlegen und da war mir alles klar. Wie hast du da reagiert? Ich war total geschockt. Hast du geheult? Ich konnte nicht weinen. Also mein Vater war immer für mich da gewesen, der hat mir Unterstützung gegeben. Dank ihm habe ich eigentlich nicht geweint, ich konnte nicht weinen. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du es einigermaßen überhaupt... realisiert hast, was das bedeutet? 3 Monate auf jeden Fall. Zwischendurch immer gedacht, wäre ich doch tot. Ja, also ich denke heute noch manchmal, wär's gern tot, weil ich würde so gern wochenends mal weggehen und so, aber es ist einfach nicht mehr so normal wie früher. Was sind jetzt für dich die gravierendsten Veränderungen? Dass ich mehr laufen kann. Ja, klar. Was das ist das Schlimmste. Bitte? Das ist einfach das Schlimmste. Hm. Lebst du noch zu Hause? Ja, seitdem wieder. Das heißt, alles muss umgebaut werden, alles muss auf dich eingerichtet werden. Ja, das ist soweit. Also wir haben jetzt einen Treppenlift, das Badezimmer ist rollstuhlgerecht umgebaut worden. Hm. Wie ist das mit all diesen Dingen, die dann natürlich eintreten? Kannst du, funktioniert die Blase und der Darm oder geht das auch nicht? Der Darm, der funktioniert relativ. Also wenn ich merke, ich muss auf Toilette, muss ich so schnell wie es geht auf Toilette, ansonsten ist es zu spät. Achso, also das heißt, der Schließmuskel funktioniert eigentlich auch nicht richtig? Überhaupt, nee, also richtig auf keinen Fall. Das heißt, wenn du es merkst, musst du ganz schnell, sonst ist es in der Hose. Das ist mit Blase und Darm genauso, also das ist beides. Hast du dann immer Windeln an oder wie geht das? Ja, also vorher, also im Krankenhaus hatte ich Windeln an. Hm. Ich habe mit nach Hause Windeln bekommen, aber ich trage die nicht mehr. Hm. Weil ich mir da einfach so komischer mit vorkomme und da lasse ich die lieber weg. Hm. Also lieber passiert was in die Hose und ich wechsle mir die Klamotten, bevor ich sowas trage. Kannst du dir denn so, kannst du das alleine, kannst du alleine dann zur Toilette? Oder muss dich ja jemand heben oder muss dir da jemand helfen? Nee, Gott sei Dank, seit dem Umbau nicht mehr. Das geht alleine? Seit dem Umbau. Und so duschen oder baden, kannst du das auch alleine? Ja, also wir haben eine Dusche, wo man mit dem Rollstuhl direkt reinfahren kann. Mhm. Und seitdem geht das halt alleine, die Duschhand aufschrauben und dann geht das alleine. Und kannst du alleine ins Bett kommen? Ja, das ist höhenverstellbar, elektrisch und da kann ich das auf die Rollstuhlhöhe und da kann ich mich so gerade so rüberschwingen und dann liege ich im Bett. Was hast denn du früher beruflich gemacht? Schule. Schule? Ja. Und jetzt? Seitdem habe ich keine Schule mehr besucht. Mhm. Und jetzt habe ich im September das Angebot, die Schule weiter zu besuchen, also fertig zu machen und dann eine Ausbildung als Bürokaufmann zu machen. Mhm. Möchtest du das machen? Muss ich. Ja. War nie mein Traum. Die Sendung heißt ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Welche Hoffnung hast du? Dass ich wieder laufen kann. Gibt es da einen ganz kleinen, bisschen realistischen Grund, dass man das vielleicht irgendwann nochmal operieren könnte und dass man da was machen kann? Ja, auch ohne Operation. Also der Doktor hat gesagt, mit viel Willenskraft dann und alles zu machen, was geht. Krankengymnastik und Reha und so. Ach so. Und dann dann könnte es wieder passieren, dass ich wieder laufen kann. Ah, also wahrscheinlich sehr viel intensives Training. Ja. Wahrscheinlich wirst du nie wieder so laufen können wie früher, aber nein, vielleicht... Nein, auf keinen Fall. Aber also mit Sicherheit an Krücken oder sonst irgendwas, aber ich kann wieder laufen und das ist die Hoffnung. Mhm. Ist das denn so, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass du wirklich ab dem Bauchnabel, ist das alles taub bei dir unten? Mein Gefühl ist leicht da, also nicht mehr wie vorher, aber leichtes Gefühl, also Hitze, Kälte ist da und Schmerz nicht mehr, aber ansonsten ist alles da. Hattest du eine Freundin vorher? Ja. Hast du die immer noch? Nee. Warum? Ja, durch den Unfall, da ist ihr klar geworden, dass sie mit so einem Menschen mehr zusammenleben kann. Wie lange warst du denn vorher mit ihr zusammen gewesen? 1,5 Monate. Ja, war ja kurz. Aber ja, ich kämpfe immer noch um sie. Also ich will ihr halt zeigen, dass ich noch derselbe Mensch bin wie vorher. Also da gebe ich die Hoffnung auch noch mit auf. Hat die dich verlassen, als du noch im Krankenhaus gelegen hast? Ja. Ist sie zu dir gekommen und hat gesagt, ich kann das nicht? Nee, also ich habe im Krankenhaus gelegen, da durften wir Handys benutzen, Gott sei Dank. Und irgendwann kam eine SMS und hat da drin geschrieben, ich kann nicht mehr, auf Wiedersehen. Hast du sie seitdem nochmal gesehen? Ja, einmal. Das ist wenig. Wo hast du sie gesehen? Ja, die hat mich angerufen, wie es mir denn ging. Dann habe ich gesagt, ich hatte einen Unfall. Ja, sie käme mal vorbei. Da war sie für 2 Stunden da und seitdem nie mehr. Du hast gesagt, ich hatte einen Unfall. Das wusste sie doch. Nee, ja gut. Aber wie es mir halt ging. Und da habe ich halt gesagt, ja, ich hatte einen Unfall. Und ach so, meinst du das? Ja, verstehe. Da kann man jetzt wohl denken, dass es einem nicht ganz so gut geht. Ich verstehe. Ja, klar. Da hat er gewusst, dass ich ein Rollstuhlfahrer bin. Und wie war das, dieses Zusammentreffen? War schwer. Mhm. Aber sie hat sich nicht irgendwie dir freundlich sehr gezeigt oder offen gezeigt? Nee, offen auf keinen Fall. Sie hat halt so getan, als wäre nie was gewesen oder so. Mhm. Ich habe gemerkt, dass es irgendwie Angst hat, mit mir umzugehen, da ich die Beine nicht mehr bewegen konnte und so. Wahrscheinlich, Moritz, kannst du sie vergessen. Ja, also ich werde trotzdem noch weiterkämpfen. Ja, was heißt kämpfen? Was machst du denn? Ja, ich versuch's halt wirklich, ich habe noch ihre aktuelle Nummer und ich versuche jeden Tag mit ihr zu reden und so, dass man wirklich, dass wir uns einfach mal treffen an der Stelle, wo uns beides nichts verbindet und so. Und ja, Moritz, aber es sind 2 Jahre vergangen. Wenn die seit 2 Jahren sich nicht mehr interessiert gezeigt hat, dann ist das kein gutes Zeichen. Und irgendwann wird das Kämpfen dann auch zum sinnlosen Kämpfen. Vielleicht solltest du dich auch allmählich von ihr verabschieden und dich so in neue Richtungen organisieren und denken. Ja, das ist halt schwer. Ja, ja. Wie ist das denn überhaupt mit der Sexualität? Empfindest du noch was? Ja, was heißt empfinden? Also groß nicht mehr. Also wenn du dich selbst befriedigst, hast du noch einen Orgasmus? Nee. Das nicht mehr? Nicht wirklich. Also vielleicht 5% spüre ich noch. Bitte? Zu 5% spüre ich was. 5%. Aber eine Erektion, das funktioniert noch. Das funktioniert noch. Also ich finde gut, dass du, wenn, vor allen Dingen, wenn der Arzt dir das gesagt hat, dass wenn du richtig trainierst und wenn du was machst und immer Reha und alles Mögliche, dass du eine Chance hast, dann nutze die Chance auch. Vielleicht wirst du es wirklich schaffen und dass du einigermaßen wieder gehen kannst. Ja, das wäre ein großer Fortschritt. Hat mal die Hoffnung gegeben, dass Leute gesehen haben, die das geschafft haben. Und genau. Dadurch hat man das die Hoffnung gegeben. Genau. Ich wünsche dir alles Glück und alle Kraft der Welt, dass du es schaffst, Moritz. Ja, vielen Dank. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heißt, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und ich bin verbunden mit Caroline, die ist 34. Guten Morgen, Caroline. Hallo, Domian. Hallo, Caroline. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, das macht gar nichts. Ja. Erzähl mal, was bei dir angesagt ist. Also ich wünsche mir seit 12 Jahren ein Kind, habe es die ersten 9 Jahre mit 2 verschiedenen Partnern sozusagen probiert. Körperlich war alles okay, bei mir sowie bei den Männern. Ich bin halt einfach nicht schwanger geworden. Hatte dann in den ersten 9 Jahren auch 5 Inseminationen. Das also Samenübertragung in die Gebärmutter zum richtigen Zeitpunkt. Fünfmal, ja, das ist aber nicht so aufwendig. Also das ist medizinisch jetzt nicht so so schlimm. Wie wird das gemacht? Meistens bekommt man vorher entweder Spritzen oder nimmt Tabletten, dass ein oder mehr Follikel heranreifen. Und das was heranreift? Follikel. Was heißt das? Also Eizellen. Ja. Du musst das ein bisschen allgemein verständlich ausdrücken, ja, damit wir das verstehen. Okay, also damit mehrere Eizellen heranreifen. Ja. Und dann wird halt per Ultraschall geguckt, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Eisprung. Mhm. Und praktisch zur richtigen Zeit wird man dann in die Praxis bestellt. Ja. Der Mann macht den Becher voll und dann wird das Sperma aufbereitet und dann hinterher in die Gebärmutter transferiert. Wie wird das transferiert? Eingespritzt? Ja, oder genau, wie? Genau. Mhm. Mit einem langen Katheter dann eingespritzt. Weil dann der Moment, der beste Moment ist. Genau. Und die Chancen am größten sind, dass das Ei befruchtet werden kann. Genau, richtig, genau. Und hat aber alles nicht geklappt. Nee, also nach dem zweiten Mal war ich schwanger. Habe das Kind aber sehr schnell wieder verloren. Und danach die Insemination, die nächsten 3, die haben dann halt nicht geklappt. Aber die schlimmste Zeit fing eigentlich ziemlich genau vor 2 Jahren an. Also ich habe Ende 2007 meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ja. Wir kennen uns auch schon sehr, sehr viele Jahre, so dass er auch wusste, also dass ich so mit, dass ich nicht die Fruchtbarste bin unter der Sonne. Und haben dann auch die Verhütung weggelassen und prompt war ich nach 7 Monaten plötzlich schwanger, auf ganz natürlichem Weg. Und das war für mich so eine Erlösung, so einen positiven Schwangerschaftstest nach dann ja schon 10 Jahren, das war ja 2008, in der Hand zu halten, das war, hätte ich ja niemals im Leben mitgerechnet. Ja. Ende dieses Liedes war dann, dass es eine Eileiterschwangerschaft war, die zu spät festgestellt wurde, sodass mein Eileiter auch geplatzt ist. Und in der Not-OP dann auch entfernt werden musste. Was heißt eigentlich Eileiterschwangerschaft? Das Ei springt ja vom Eierstock praktisch in den Eileiter und wird durch den Eileiter zur Gebärmutter transportiert. Achso, das ist da stecken geblieben quasi. Genau, ist stecken geblieben. Warum das passiert, kann kein Arzt sagen. Mhm. Das ist einfach eine Laune der Natur. Und ja, der Eileiter wurde mir dann entfernt. Für mich ist also damals wirklich die Welt zusammengebrochen, weil ich gedacht habe, Mensch, 10 Jahre lang gewartet. Und dann passiert einem sowas. Wenn der Eileiter entfernt wird, sinken dann noch mehr die Chancen, dass man schwanger wird? Eigentlich schon, weil eigentlich die Eierstöcke sich monatsweise abwechseln im Normalfall, sodass man dann, sagen wir, von 12 Zyklen im Jahr dann halt nur jeden zweiten schwanger werden kann. Gab es danach, nach diesem Vorfall, nochmal einen Vorfall? Ja, noch zwei. Noch zwei, du lieber Himmel. Und, da warst du auch schwanger und es hat... Ja. Nee, und wie lange warst du dann schwanger? Also das zweite Mal war ich letztes Jahr im Juli schwanger. Damit hatte ich auch gar nicht gerechnet. Allerdings war dieser HCG-Wert, also dieses Schwangerschaftshormon, war von Anfang an sehr niedrig, sodass man eben auch davon ausgehen konnte, dass da was nicht stimmt. Wie lange warst du denn da schwanger? Also ich war eine Woche über meinem normalen Zyklusende und bin dann zum Arzt. Und der hat da einen Bluttest gemacht, da hat man eben dieses Schwangerschaftshormon gefunden. Also war ich dann da praktisch in der fünften Woche. Und es wurde aber dann eben schnell festgestellt, dass es im Eileiter sitzt. Dann aber im linken. So, klar, dann, der rechte war ja weg. Dann war das leider dann auch wieder ein Unglück, dass es nicht funktioniert hat. Genau. Also beim letzten Mal, was war das? Wir haben uns dann letztes Jahr im Dezember für eine IVF entschieden, also wo die Eileiter gar nicht für gebraucht werden. Ja. Was ist das IVS? Das heißt, man bekommt, also praktisch über ein Nasenspray oder andere Tabletten oder ähnliches wird ein Teil des Gehirns sozusagen ausgeschaltet, dass der Eisprung nicht natürlich erfolgen kann. Aha. Dann ab einem gewissen Zyklustag bekommt man Medikamente. Also ich musste dann jeden Abend Spritzen bekommen mit einem Hormon, was so viele Eizellen wie möglich heranreifen lässt. Wie aufwendig? Ja, ist auch nicht nur so aufwendig, auch kostenintensiv, weil die Krankenkasse nur die ersten drei Behandlungen zur Hälfte übernimmt. Verkürzen wir es mal. Das hat leider dann auch wieder nicht geklappt. Ja, sozusagen, also die Embryos, zwei Stück, wurden dann im März in meine Gebärmutter transferiert, also dass der Eileiter da gar nicht mit im Spiel war. Aber du bist nicht schwanger geworden. Doch, und es saß wieder im linken Eileiter. Also der Eileiter hat sich den Embryo aus der Gebärmutter rausgesaugt und das war's dann. Wie viel Geld hast du schon ausgegeben für all die Sachen? Ja, so knapp 3.500 Euro bis jetzt. Komm, also ich rede jetzt mal als Mann. Mhm. Das musst du mit einrechnen. Ja. Ich kann mich halt nicht so sehr in die Psyche eine Frau hineinversetzen, die unbedingt schwanger werden will. Mhm. So, wenn man das von außen hört, da könnte man ja auch denken, okay, irgendwie soll es nicht sein. Das Schicksal will es nicht. Mhm. Ist das bei dir auch immer so, dass du das denkst und auch anfängst, dich damit abzufinden? Nee, also im Moment ist es, bin ich noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich gebe es dran. Der letzte Eileiter wurde mir vor 4 Wochen entfernt. Man hätte ihn erhalten können, aber die Kinderwunschklinik hat gesagt, dass ich den rausholen lassen soll, wegen Wiederholungsgefahr. Nun könnte man ja sagen, die Caroline scheint ja eine sehr kinderinteressierte Frau zu sein. Ja. Ne, das ist ja, wenn man sich 12 Jahre so rumplagt und all das in Kauf nimmt. Mhm. Es gibt tausend, aber tausend arme Würmchen auf der Welt, die in Heimen leben und gerne eine liebevolle Mutter hätten. Ja, warum adoptierst du nicht? Mein Mann ist dagegen. Ach. Also es ist so, ich war mit dem ersten Partner, mit dem ich versucht habe, auch verheiratet. Und wir waren damals auch beim Jugendamt, standen auf der Warteliste auf Platz 2 und da war die Ehe dann zu Ende. Mhm. Und ich habe also mit meinem Mann, mit meinem jetzigen Mann eben auch drüber gesprochen, ob es nicht für ihn in Frage käme, ein Kind zu adoptieren. Ja. Weil mir ist es im Endeffekt wirklich jetzt, natürlich möchte ich irgendwann mal schwanger sein und mal wissen, wie das ist, ein Kind in sich zu haben. Das könnte man ja nebenher weiter versuchen. Ja, könnte man. Ne, zum Beispiel. Und er will es nicht, warum nicht? Nee, also ich glaube, bei meinem Mann ist das so, solange er die Hoffnung noch hat, dass es normal klappt, kann er sich damit nicht anfreunden. Finde ich, muss ich ja erstmal sagen, finde ich eine sehr egoistische Einstellung. Mhm. Im Prinzip zählst erstmal nur du. Ja. Und deine Gefühle. Eigentlich schon, ja. Finde ich schon. Wenn du sagst, ach, ich finde diese Variante eigentlich auch nicht schlecht, wir können ja eins adoptieren und wir können ja weiter versuchen, schwanger zu werden. Vielleicht bist du dann auch entspannter. Ja. Ne? Kann ja sein, ja. Dass das ganze Leben schon anders ist, wenn da schon mal ein Kind ist. Ja, klar. Dann sollte dein Mann das respektieren, finde ich. Ja. Was setzt der dich? Er setzt dich ja letztendlich auch noch unter Druck. Ja, also klar. Ne? Ja, also ich habe dann schon Angst. Also wir haben jetzt noch einen Versuch, der noch bezahlt wird. Mhm. Danach müssten wir entweder ins Ausland, weil es da billiger ist, oder eine Bank überfallen. Das wollen wir nicht, das haben wir gerade schon gehört, welche Folgen das hat. Ja, stimmt. Also ja, aber dann, ich finde, da musst du dann auch für dich eine klare Grenze ziehen, was für dich zumutbar ist. Denn irgendwann geht das ja auch auf die Seele. Also im Moment, ich bin auch krankgeschrieben immer noch. Also ich, mir geht's diesmal, also ohne meine Glücklichpillen komme ich im Moment auch nicht wirklich klar. Na, also es ist schon schwer im Moment, schwangere Frauen und Kinderwagen und ich wäre jetzt in der 10. Woche und das ist einfach schrecklich. Vielleicht solltest du mit deinem Ehemann mal zu einer Beratung gehen. Dass ihr in Anwesenheit eines Fachmannes mal über die Problematik sprecht, dass ihm das mal klar wird, was er da für eine Meinung vertritt. Ja, also ich habe eben, so ein Jugendamt hat ja auch meistens die Altersgrenze 40 und mein Mann wird im September 37 und ich habe ihm also gesagt, dass er sich das bitte bis dann überlegen soll, ob das für ihn in Frage käme, weil man das ja dann auch anleiern müsste. Das ist ja auch alles eine lange Sache. Genau, ne? Das geht ja nicht von heute auf morgen. Genau, also ich will ihn da jetzt auch nicht unter Druck setzen, weil er hat halt Angst, dass er so einen kleinen fremden Krümel in Anführungsstrichen nicht lieb haben könnte. Ach, das ist doch absurd. Na, ich habe ihm das auch gesagt, Mensch, wenn man dir da so Neugeborenes in den Arm legt, ne? Also das kommt doch irgendwann, wir Frauen sind da ja eh anders, ne? Aber das klingt fast schon so, als wäre das so ein altes Macho-Denken, ich will meine Samen in meinem Fleisch und Blut sehen. Ach nein, so ist er eigentlich nicht. Nee, aber so übertragen denkt man das ja schon. Ja, klar. Ne? Ich glaube, er hat auch einfach Angst, er meint immer, die Gene bestimmen viel. Ich glaube, er hat einfach Angst, dass wir ein Kind bekommen, was hinterher sozusagen völlig aus der Art schlägt. Ach was. Weißt du, was ich meine? Ja. Ne? Und ich meine, das kann mit dem eigenen Kind auch passieren. Na, aber wie kann das passieren? Es gibt tausende wunderbare adoptierte Geschichten, wo adoptierte Kinder glücklich aufwachsen und tolle Kinder werden und die Eltern glücklich sind und so weiter. Ja. Wenn du möchtest, können wir dir noch eine Beratungsstelle geben. Hast du schon mal in der Hand? Ja. Ja, dann zückst du einfach mal die Adresse bei ihm und sagst, was mal auf, jetzt gehen wir da mal hin. Und ja, gerne. Gucken wir mal. Ja, gerne. Die gehen wir dir sehr gerne, Caroline. Legst du auf und du wirst von Anja, meiner Mitarbeiterin, zurückgerufen. Ja, darf ich ganz kurz eine Person grüßen? Ja, okay, komm. Und meine liebe Freundin Tina, die gerade auch vor dem Fernseher sitzt. Wir kennen uns aus einem Kinderwunschforum und sehen uns nächste Woche das allererste Mal. Ja. Und wenn ich sie nicht hätte, dann wüsste ich manchmal echt nicht weiter. So, und jetzt ist aber Schluss mit Grüßen. Bis so die nächsten 4 Wochen. Caroline, du legst auf, wir melden uns gleich. Okay, super. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 um 1.47 Uhr. Herzlich willkommen, Yannick. Yannick ist 16 Jahre. Guten Morgen, Yannick. Guten Morgen. Yannick, du meldest dich auch zu diesem Thema. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, also ich bin computerspielsüchtig seit ca. 1 bis 1,5 Jahren. Also World of Warcraft spiele ich. Hat man bestimmt schon öfters gehört. Ja, du kannst mich aber duzen, ich duze dich ja auch. Ja, klar, hab ich gesagt. Da piepst irgendwas im Hintergrund, das ist nervig. Hat das jetzt aufgehört? Nee, das ist irgendwie beim Handy irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Ja, auf jeden Fall haben sich dadurch halt meine schulischen Leistungen stark verschlechtert. Wie viele Stunden am Tag hängst du denn vor dem PC? Ja, am Wochenende so 8 Stunden. Ja. Und mit der Woche direkt nach der Schule gehe ich dann halt online und spiele bis abends durch. Also mit Freunden treffen ist nix. Nee, nur ich kommuniziere halt nur mit meinen sogenannten Online-Freunden. Genau. Über dieses Spiel halt, die ich da hab. Ja, genau, ja. Hängst also immer zu Hause vor dem PC, spielst und kommunizierst mit den Freunden übers Netz. Richtig, ja. Da piepst immer zu, was hörst du das nicht? Doch, aber das ist irgendwie im Handy, das habe ich schon die ganze Zeit gehabt, während ich verbunden bin. Ja. Die schulischen Leistungen sind schlechter geworden dadurch. Ja. Wie viel schlechter? Dramatisch schlechter. Ja, also ich stehe jetzt in 2 Fächern aus 5 und ich bin jetzt gerade im Abschlussjahr. Also Es sieht so aus, als dass ich meinen Realschulabschluss gar nicht mehr erhalte. Ja. Wenn das so bleibt. Und ja, in den Fächern ist es auch nicht viel besser. Ich war früher sonst ein guter Schüler. Ja. Wir haben mal so im 2er- bis 3er Bereich. Ja. Ja, und jetzt hat sich das halt. Ja, das finde ich wirklich krass, weil da müssen jetzt alle Alarmglocken schrillen bei dir. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich da rausgehen soll, aber. Was sagen deine Eltern denn? Ja, meinen Eltern sage ich mal, dass alles in Ordnung ist. Ja, aber die kriegen das noch gar nicht mit. Die wissen nicht, dass du so schlecht in der Schule bist. Nein. Ich habe immer gesagt, ja, ist alles in Ordnung. Die kriegen aber mit, dass du ständig vor dem PC hängst. Ja, aber die haben gesagt, solange ich halt meine Noten nach Hause bringe, also meine guten Noten, haben die ja volles Vertrauen in mich. So, dann wäre der erste Schritt, den Eltern reinen Wein einzuschenken, denen genau zu sagen, wie mir jetzt auch, was los ist. Pass mal auf, Leute, ich bin in einer Notsituation, schulischen Leistungen sind abgekracht, ich weiß auch warum. Da ist, wenn man mit offenen Karten spielt, ist es am allerbesten. Du musst ja jetzt... Ich hab Angst vor den Folgen. Ja, aber wenn du jetzt gar nichts machst, sind die Folgen noch dramatischer. Ja, aber vielleicht kann man, ja, ich habe die Hoffnung, dass ich das noch irgendwie anders biegen kann. Da musst du so diszipliniert sein, dass du komplett aufhörst zu spielen. Aber wie soll ich das von alleine hinkriegen? Hast du schon versucht? Ja, einmal. Also da haben meine Eltern halt, das war so eine Phase, wo es halt schon nicht so gut war. Ja. Aber dann haben die so eine Zeitsperre reingemacht, also ins Internet. Dann war es erst auch wieder besser, weil ich dann halt nicht so konzentriert mehr war auf das Spiel, also weil ich nicht mehr rein konnte. Ja. Aber dann haben die gesagt, ja, okay, dann machen wir das wieder weg, weil die halt wieder Vertrauen geschätzt haben in mich. Achso, dann ging es wieder los. Also muss die Sperre wieder rein. Die Sperre muss rein. Das wäre der erste Schritt. Ja, aber das, ja, das ist der allererste Schritt. Und weißt du, indem du, das, ich finde, das ist so ein psychologischer Trick, indem du reinen Wein deinen Eltern einschenkst, entsteht auch nur mehr Druck auf dich, dass du dich wirklich bemühst, dass es besser wird. Mhm. Pass mal auf, Janik, das nervt mich mit der Piepserei. Ich weiß nicht, was das ist. Wir rufen dich mal jetzt nochmal an. Die Richtung aber von dem, was ich dir gesagt habe, ist, dass du mit deinen Eltern reden musst. Ja, okay. Zieh jetzt die Notbremse. Du machst dir deine ganze Zukunft kaputt, wenn du jetzt die Schule nicht schaffst, wegen dem ganzen Kack da, was du da machst. Mhm. Ja, ist dir auch selbst klar, ne? Ja. So, und wenn du das alleine nicht schaffst, gibt es sicherlich auch noch ein paar Hilfestellungen, die wir dir gleich im Hintergrund gerne geben werden. Okay. Okay, legst du auf und wir melden uns gleich. Kann ich noch wegen grüßen? Nee, jetzt ist gut heute mit Grüßen. Janik, leg mal bitte auf und wir melden uns gleich. Tschüss. Ja, okay. Seht ihr, so ist das. Wenn man einmal jemanden erlaubt zu grüßen, dann wollen alle grüßen. Ich muss da wieder härter werden, das geht nicht. Nur in ganz, ganz extremen Ausnahmefällen. Bei sehr kranken Leuten oder so, da darf man das. So, ihr Lieben, es geht weiter mit unserem Thema. Ich gebe die Hoffnung nicht auf mit Dieter. Dieter, hallo? Ja, hallo. Oh, ein Mann ist das, Dieter. Dieter oder Dieter? Ohne R, bitte. Ohne R. Ja. Ist das ein richtiger Name? Nee, ein Nickname. Okay. Dieter, 57. Ja, Jürgen, ich grüße dich. Ja. Ich bin froh, dass ich mal durchgekommen Schön, bin. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, ich bin eigentlich im Moment am Tiefpunkt meines Lebens angelangt. Ja, erzähl mal. Ich habe in den letzten Jahren alles, was ich mir im Leben geschaffen habe, verloren. Was ist geschehen? Meine Ehe wurde 2004 geschieden, nach fast 30 Jahren. Ja. Dann hatte ich eine Firma mit meinem Sohn zusammen, eine wirklich gut erfolgreiche Groß- und Einzelhandelsfirma. Mhm. Und durch die Machenschaften der Banken ging das auch in die Brüche. Dann. Wann ist die Firma zusammengebrochen? Ja, im Prinzip ja. Wir mussten die Firma aufgeben. Nee, wann? 2006. Also 2004 die Ehe, 2006 die Firma. Ja. Ja, und dann? Und dann war ich fest angestellt bei einer Berliner Firma in dem Bereich, was ich also gelernt und studiert habe, also im Finanzdienstleistungsbereich. Mhm. Und die Firma ist Mitte 2008, ist die aus Düsseldorf, wo ich angestellt war, hat praktisch den Standort aufgegeben. Und da hatte ich meine Arbeit verloren. Und dann ging das ratzfatz. Wo sind die denn? Sind die irgendwo anders hingezogen? Nee, die haben einfach die Repräsentanz in Düsseldorf aufgegeben und sind zurückgegangen nach Berlin. Achso, und da wolltest du nicht mitgehen? Nee, das ging nicht. Das ging nicht. Mhm. Das ging nicht. Die haben also komplett den Standort aufgegeben. Und jetzt? Hatte ich die Arbeit verloren. Ja. Dementsprechend auch kein Einkommen mehr. Mhm. Konnte dann Zins und Tilgung für mein Haus, was ich dann alleine tragen musste nach der Scheidung, nicht mehr aufrechterhalten. Mhm. Die Banken haben das sich eine Weile angeschaut, oder die Bank hat sich das eine Weile angeschaut. Mhm. Und dann geht das in die Rechtsabteilung und dann geht das relativ schnell, wird der Zwangsversteigerungstermin anberaumt. Haus verloren. Das Haus ist weg im Endeffekt. Das war im September vergangenen Jahres. Wenn also ich habe da alles verloren. Mhm. Und vorher, bevor das Haus versteigert wurde, hat die Bank natürlich auf mein gesamtes Vermögen zurückgegriffen. Das heißt, alle Fonds, Sparpläne und was man sich so aufgebaut hat, wurde alles abgegriffen. Kannst du es beziffern, wie viel Geld du verloren hast in den letzten Jahren? Eine halbe Million, würde ich sagen. Eine halbe Million? Ja. Wahrscheinlich noch mehr, wenn das Haus auch noch dazu kommt. Ja, kann man schon sagen. Mhm. Und das Verrückte war ja, bei der Firma, da hatte ich auch einen Dienstwagen dann. Mhm. Und da habe ich meinen privaten Mercedes dann auch zurückgegeben. Das war ein Leasingfahrzeug, auch zurückgegeben. Ich hatte also dann kein Auto mehr. Mhm. Also ich habe im Prinzip nichts mehr gehabt. Also im Moment stehst du so da, ist das der Status im Moment, dass du keine Arbeit hast, dass du keine Kohle hast? Keine Kohle ist richtig. Keine Arbeit ist nicht ganz richtig, sondern ich habe mir gesagt, ich hänge mich nicht in das soziale Netz, mhm. auch wenn ich 57 Jahre bin, biologisch gesehen, mhm. sondern ich starte nochmal komplett durch. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin in eine Mietwohnung gezogen, in der ich auch mein Büro habe. Ja. Und habe da in meinem Beruf eben, den ich mache, Finanzdienstleistung, mhm. Habe ich da komplett nochmal angefangen. Achso, das heißt, du hast ein kleines Büro aufgemacht als Finanzberater quasi. In meiner Mietwohnung habe ich ein 11 Quadratmeter Büro und arbeite von dort aus und fange neu an, Kunden zu akquirieren und da komplett Das ist ja auch eine tolle Geschichte. Eine traurige und auch wiederum tolle Geschichte. Was sehr traurig. Ja, sehr traurig. Die meiste Zeit in meinem Leben wirklich ein sehr erfolgreiches, schönes und erfülltes Leben hatte. Ja, aber dennoch. Aber gerade daraus schöpfe ich meine Kraft. Ja, aber wirklich, wenn alles im letzten Jahrzehnt zusammengebrochen ist, deine Firma, deine Ehe, dein Geld ist weg, alles ist futsch und du hast die Arbeit auch noch verloren. Und sich dann aufzurappeln in einer kleinen Wohnung, einfach ein kleines Büro aufzumachen und zu sagen, ich versuche es wieder. Respekt. Respekt. Hast du denn jetzt insofern ein bisschen Fuß gefasst, dass du so kohlemäßig einigermaßen so über die Runden kommst? Also im Moment noch nicht. Das ist ja alles noch im Aufbau und das geht ja nicht von heute auf morgen. Mhm. Du musst dir vorstellen, wenn du irgendwann einen Vertrag abschließt, mhm. ehe die Provision fließt, da vergehen mitunter zwei, drei, manchmal sogar 5, 6 Monate. Wie lange hast du denn dieses Büro jetzt eigentlich schon? Na, jetzt kann man sagen, seit Anfang dieses Jahres. Ach so, gut, das ist wirklich noch nicht so lange. Nee, das ist noch nicht so lange. Und wie, von was hast du jetzt die letzten Monate gelebt? Das frage ich mich auch. Ja, nee, ist keine Antwort. Ja. Hast du da also, irgendwie kleine Rücklagen oder wie? Nee, Rücklagen nicht mehr. Ja, du musst dein Brot kaufen und die Miete bezahlen. Da wurde ich praktisch vom Arbeitsamt, also ARGE, wie das heißt, unterstützt. Also, da gibt es so, einen sogenannten Gründungszuschuss in die erneute Selbstständigkeit. Und dieser Zuschuss deckt aber nicht mal die Kosten für meine Wohnung ab. Hast du eigentlich Kinder? Ja, ich habe zwei Söhne. Genau, hast du gerade ja gesagt, genau. Hast du ja gesagt, ich habe zwei Söhne. Konnten die dir denn nicht so ein bisschen finanziell unter die Arme greifen? Das ist nicht ganz so einfach. Also mein großer Sohn, mit dem ich die meiste Zeit meines Lebens geschäftlich auch zu tun hatte. Mit dem du die Firma hattest? Die Firma hatte, der hat nach 15 Jahren Selbstständigkeit gesagt, ich habe die Nase voll davon. Und er hat eine Ausbildung angefangen und ist jetzt fast fertig und ist dann Steuerfachgehilfe. Also der hat auch nicht viel Geld, dich zu unterstützen? Nee, im Moment bekommt er 400 Euro. Verstehe. Und der andere? Und der andere Sohn ist Koch. Ja. Gelernter Koch und aber auch in einer Umschulungsmaßnahme zum Eventmanager. Ah, ja. Also er bekommt da auch nicht so viel Geld. Also mit finanzieller Unterstützung ist gar nichts. Aber was viel, viel wichtiger ist, die moralische Unterstützung meiner Söhne. Ah ja, genau. Die haben gesagt, Papa, du musst weitermachen. Lass dich nicht hängen. Die haben das nicht gesagt, sondern die wissen, dass ich das mache. Denn ich bin in dieser Richtung, denke ich, eigentlich immer Vorbild gewesen und werde es auch immer sehen. Ja, du bist ja auch ein erfahrener Mann. Das ist ja auch interessant. Du hast ja, du kannst ja auch viel aufbauen, was du in deinem Leben erlebt hast und an Erfahrung gesammelt hast. Ja, und auch beruflich meine ich. Die meiste Kraft, die ziehe ich ja da draus. Ich habe 27 Jahre oder fast 28 Jahre hauptberuflich als Musiker gearbeitet. Ah, das auch noch. Und bin da eigentlich viel in der Welt rumgekommen. Ja. Also ich habe professionell als Musiker gearbeitet. Was hast du denn gespielt? Ich war immer der Bandleader. Ja. Und was für eine Art von Musik? Country und Western. Ah, verstehe. Ja. Gab es denn, Dieter, vielleicht noch Schlussfrage, die Sendung ist leider gleich rum. Gab es Momente in den letzten Jahren, wo du gedacht hast, ich kann nicht mehr, ich kann wirklich nicht mehr, ich gebe auf? Das gibt es ganz privat für sich alleine. Mhm. Aber nach außen hin würde ich das nie so sagen. Mhm. So, tolle Leistung. Traurige Geschichte, dennoch tolle Leistung, wie es jetzt aussieht. Und ich wünsche dir wirklich, dass die kleine Firma Erfolg hat und du wieder gut über die Runden kommst demnächst. Ich schaffe das. Ja, bitte von überzeugt. Allen nur mitgeben, deswegen habe ich angerufen. Sehr gut. Und toll, dass du zum Schluss jetzt dran warst und das noch gesagt hast. Finde ich einen guten Schluss für die Sendung. Toi, toi, toi, weiterhin. Freue mich, dass du da warst, Dieter. Und alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für uns für heute. In der Technik war Malte Imels. Morgen sind wir nicht da. Morgen ist ja Feiertag, aber wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. Schönen Feiertag.